WDR 5 Erlebte Geschichten. Rudolf Seiters, im Oktober 1937 in Papenburg im Emsland geboren, war seiner Heimat stets eng verbunden. Sicher holte er für die CDU den Wahlkreis und zog schon sehr früh in den Bundestag ein, indem er in der Fraktion seiner Partei schnell Karriere machte und viele Ämter bekleidete. Bei Helmut Kohl war er zu der Zeit Kanzleramtsminister, als sich Ende der 1980er Jahre allmählich ein Ende des Eisernen Vorhangs abzuzeichnen schien und immer mehr Ausreisen aus der DDR ermöglicht wurden. Bis hin zum historischen 9. November, als die Mauer fiel. Seiters war aktiv dabei. Heute ist der bald 80-Jährige Präsident des Deutschen Roten Kreuzes und damit weiterhin engagiert im öffentlichen Leben. Ich war später Landesvorsitzender der Jungen Union in Niedersachsen. Wir hatten manche Auseinandersetzungen mit der älteren Generation in der Partei. Sie müssen bedenken, dass die mittlere Generation teilweise im Krieg geblieben war und ältere Politiker, die vom Krieg noch geprägt waren und von der Weimarer Republik geprägt waren, standen in manchen Landesverbänden an der Spitze. Manche älteren Politiker mussten sich erst daran gewöhnen, dass jetzt plötzlich, nachdem wir eine Generation übersprungen hatten, dass wir unsere eigenen Meinungen hatten, auch Reformen wollten, an den Universitäten, in der Wirtschaft, in unserer eigenen Partei. Und angesichts dieser Situation fanden wir Helmut Kohl als ausgesprochen erfrischenden Modernisierer der Partei in Rheinland-Pfalz. Da stellte er ein Kabinett zusammen, das weit über die Grenzen seines Landes sich bekannt machte, mit Heiner Geißler und Bernhard Vogel. Er hat auch bei mir auf dem Landestag der Jungen Union Hannover, also in Niedersachsen, in Osnabrück gesprochen, war alles okay. 1969 kam ich dann in den Bundestag und Fraktionsvorsitzender nach der verlorenen Bundestagswahl. Die CDU-CSU musste zum ersten Mal auf die Bänke der Opposition, Rainer Barzel. Und er machte mich nach 2 Jahren zu einem der parlamentarischen Geschäftsführer. Das war für mich natürlich eine besondere Herausforderung. Nach der verlorenen Bundestagswahl im Herbst 1972 verlor Rainer Barzel an Zuspruch in der eigenen Fraktion. Und als er dann noch eine Abstimmung verlor, als es um den Beitritt der Bundesrepublik und der DDR zu den Vereinten Nationen ging, trat er von seinen Ämtern zurück. Karl Carstens wurde Fraktionsvorsitzender. Ich blieb sein parlamentarischer Geschäftsführer. Aber als 1976 Helmut Kohl nach Bonn kam, da verlor ich dieses Amt. Das war auch in Ordnung. Ich gehörte damals deswegen nicht zu seinen Vertrauten, weil ich 1971 in der Nachfolge von Kurt-Georg Kiesinger als Parteivorsitzender für Rainer Barzel gestimmt hatte und nicht für Helmut Kohl. Das war aus meiner Sicht keine Entscheidung gegen Helmut Kohl, den wir ja als Reformer außerordentlich schätzen. Ich war nur persönlich der Meinung, dass in dieser für die Union neuen Situation, nämlich in der Rolle der Opposition, es wichtig sei, keinen Dualismus in der Führung zu haben, sondern beide Ämter in eine Hand zu legen, was übrigens später Helmut Kohl auch immer so gesehen hat. Er war Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender. Also für diese Lösung sprach einiges. Trotzdem hat Helmut Kohl natürlich gewusst, wer für ihn gestimmt hat und wer nicht für ihn gestimmt hatte. Ich habe mich in meinem Wahlkreis, der Kernbereich war das Emsland an der holländischen Grenze, immer sehr wohlgefühlt, habe ich auch 9-mal dort mit großer Mehrheit die Wahlen für mich entscheiden können. Wir lebten dort ganz normal, wir standen im Telefonbuch, waren jederzeit erreichbar, Gottesdienst, Kirche, Schule, Einkaufen, alles gehörte zusammen. Und ich hatte auch nie ein Problem mit einer einzigen Ausnahme. Ich hatte 1974 geheiratet, meine jetzige Frau, mit 2 kleinen Kindern nach deren Scheidung. Und da gab es dann 1975 auch Widerstände aus dem konservativ-katholischen Bereich, auch Briefe an die Ortsverbände, dass ich, da ich den Worten des Evangeliums nicht gehorcht hätte, ich auch diesen Wahlkreis nicht vertreten könnte mit seiner ganz überwiegend katholischen Bevölkerung. Wir haben versucht, das ganz ruhig zu handeln. Ich habe viele Gespräche geführt und am Ende stand eben eine überwältigende Mehrheit in einer geheimen Wahl unserer Parteimitglieder, die auf Kreisparteitagen zusammengetreten sind. Ich wurde wieder aufgestellt mit großer Mehrheit in der Partei und hatte dann ebenfalls wieder einen deutlichen Wahlerfolg. Weit über 50% der abgegebenen Stimmen gingen zu mir. Das war ein Erlebnis, das auf der einen Seite uns über viele Wochen sehr belastet hat, aber auf der anderen Seite uns doch auch zeigte, auf wen man sich verlassen kann, was Freundschaft bedeutet, dass Vertrauen zurückgegeben wird, das man selber auch anderen gegenüber gezeigt hat. Also es war schon ein Erlebnis, das eigentlich meine Position auch im Wahlkreis sehr, sehr gefestigt hat. Ich habe alle Interviews abgelehnt von Presseorganen, die gerne gesehen hätten, wenn ich hier kirchliche Positionen angegriffen hätte. Das war nie mein Ding, sondern ich habe immer im Gegenteil gesagt, ich habe Verständnis für Menschen, die sich schwer tun mit meiner ganz privaten Entscheidung. Und ich respektiere auch diese Meinung selbstverständlich, hoffe nur, dass sie diese Auseinandersetzung mit Fairness begangen wird. Und das hat auch Eindruck gemacht und das hat dann eben auch dazu geführt, dass die Menschen, auch die wirklich katholisch geprägten Menschen, mich damals gewählt haben. Ein Mann wie Helmut Kohl hatte ja die Eigenschaft, sehr genau hinzuschauen auf die Abgeordneten, auf die Politiker in den eigenen Reihen. Wer käme eventuell für künftige Aufgaben in Betracht? Wen sollten wir fördern? Und von daher hat er natürlich nicht nur meine Wahlergebnisse gesehen, sondern auch das Wahlergebnis in Niedersachsen bei der Landtagswahl. Als dann Helmut Kohl Bundeskanzler wurde 1982, damals nach dem neuen konstruktiven Misstrauensvotum, da machte er Philipp Jenninger zu seinem Staatsminister im Kanzleramt. Wolfgang Schäuble wurde erster parlamentarischer Geschäftsführer und holte mich in die Führung der Fraktion als parlamentarischen Geschäftsführer wieder zurück. Und in der Folgezeit ergab sich eben immer wieder mal eine Veränderung. Als Wolfgang Schäuble dann Philipp Jenninger im Kanzleramt folgte, folgte ich ihm in der Position des ersten Fraktionsgeschäftsführers. Als er Innenminister wurde, folgte ich ihm als Kanzleramtsminister. Und damals waren wir gute Freunde, hat mir auch in meiner schwierigen Situation in den Jahren zuvor sehr geholfen. Und wir sind bis heute Freunde geblieben. Im April 1989 wurde ich also Chef des Kanzleramtes und damit Verhandlungspartner der DDR. Das war so im Grundlagenvertrag geregelt. Ich machte meinen Antrittsbesuch bei Honecker im Juli. Niemand konnte zum damaligen Zeitpunkt davon ausgehen, dass wir anderthalb Jahre später die deutsche Einheit haben würden. Das Gespräch mit Honecker dauert etwa 2,5 Stunden. Es war ein Gespräch zum Kennenlernen, denn der Chef des Kanzleramtes war eben der Verhandlungspartner der DDR. Und von daher ging es mir und uns darum, zunächst einmal festzustellen, dass wir die Politik modus vivendi fortsetzen würden, also den Versuch, die Situation für die Menschen in der DDR zu verbessern durch wirtschaftliche Zusammenarbeit, durch umweltpolitische Zusammenarbeit, verkehrspolitische Zusammenarbeit. Und diese Zusagen habe ich auch in diesem Gespräch gemacht. Aber wir haben natürlich nicht verschwiegen, die unterschiedlichen Positionen, was Freiheit und Menschenrechte anbetrifft, was die Mauer anbetrifft, die Grenze anbetrifft, Schüsse an der Mauer und vieles andere mehr. Das hat aber dieses Gespräch nicht eskaliert. Aber es musste einfach gesagt werden und auch die DDR-Presse hat darüber berichtet. Auf der Seite der DDR machte er den Eindruck, dass er Chef im Ring ist. Er hat fast alleine gesprochen. Natürlich sehr viele sozialistische Floskeln, die man ja immer wieder in den Reden der DDR-Führungsmannschaft gehört hat. Es war aber ein ruhiges Gespräch. Nur eins war auch klar, Honecker war anders als die Polen und die Ungarn und anders als Gorbatschow mit Glasnost und Perestroika. Er war kein Reformer, im Gegenteil. Er hat sich zu der politischen Entwicklung in Europa in einer Weise ausgedrückt, dass man sagen musste, er war realitätsfremd. Er hat sich den Neuerungen total verschlossen, war nicht bereit, seine eigene Position auch nur in einer Frage zu verändern. Und Sie erinnern sich ja auch, dass er einmal gesagt hat, dass der Sozialismus auch von Ochs und Esel nicht aufgehalten werden könne. Und außerdem hat man ja damals auch noch das Massaker auf dem Friedensplatz in Peking sogar noch begrüßt. Von daher waren keine Anzeichen vorhanden, dass die SED sich auf den Weg der Reformen wie die Polen und Ungarn machen würden. Wir hatten uns ja auf die Situation eingerichtet, dass wahrscheinlich wir noch auf absehbare Zeit mit diesem Modus vivendi leben würden. Und von daher ist das Gespräch dann auch einigermaßen ruhig zu Ende gegangen. Dann gab es im Herbst 1989 natürlich die Situation, viele DDR-Bürger flohen in die deutschen Botschaften nach Warschau, Prag und Budapest. Wir hatten drei Ereignisse, die uns dann allerdings schon ein Stück weit das Gefühl gaben, hier kann sich was bewegen, auch mit Blick auf die deutsche Einheit. Das war der 30. September, als ich mit Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon der Prager Botschaft stand, um die Ausreisefreiheit zu verkünden für die 5000 Botschaftsflüchtlinge. Dann kam der 9. November, wo Helmut Kohl in Warschau war auf Staatsbesuch. Und die Mauer fiel, war nicht beschlossene Sache, sondern es war ein reiner Zufall, weil der Pressesprecher Schabowski sich falsch ausdrückte und die Menschen dann zu den Grenzübergangsstellen sich auf den Weg machten. Ich war an dem Tag im Kanzleramt, saß zusammen mit den Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU, der SPD und der FDP und mit Wolfgang Schäuble zusammen, als die Tür aufgerissen wurde und Eduard Ackermann, der Regierungssprecher, hereinstürzte mit den Worten, die Mauer fällt, die Mauer ist auf. Und ich erinnere mich an den Ausruf von, spontanen Ausruf von Wolfgang Schäuble, der Ackermann entgegenrief. Ackermann, als ich noch Chef des Kanzleramtes war, war Alkoholtrinken im Dienst verboten. Das heißt also, wir waren völlig überrascht von dieser Entwicklung. Ich wusste zwar, dass es die Bemühungen gab, wir hatten auch darauf gedrängt, ein neues Reisegesetz zu schaffen, aber dass an diesem Tag die Mauer fällt, das hat keiner von uns gewusst. Dann ging es darum, den Bundeskanzler möglichst schnell in Warschau zu informieren über die Situation. Und es gab dann die heftigen Bemühungen zu erreichen, dass er seinen Staatsbesuch in Warschau unterbricht, nicht abbricht, sondern unterbricht, um am nächsten Tag am Schöneberger Rathaus bei der Kundgebung dabei zu sein. Die Situation musste geklärt werden. Wie kommt Helmut Kohl rechtzeitig von Warschau aus nach Berlin? Wir hatten ja keine Überflugrechte. Und von daher ging die Maschine dann am anderen Tag nach Hamburg. Und von Hamburg ist der Bundeskanzler dann mit einer Sondermaschine des amerikanischen Botschafters nach Berlin geflogen. Ein drittes Datum ist der 19. Dezember 1989, als Helmut Kohl seinen Staatsbesuch in Dresden machte. Wir kamen auf dem Flughafen an und sahen die vielen schwarz-rot-goldenen Fahnen, die uns dort begrüßten. Und ich erinnere mich auch, dass Helmut Kohl sich auf der Gangway zu mir umdrehte und sagte, Rudi Seiters, die Sache ist gelaufen. Er meinte damit nicht, die Wiedervereinigung kommt, sondern er meinte, dass dieser Staatsbesuch ein Erfolg wird, ein Erfolg in unserem Sinne und für die Menschen in der DDR. Als wir dann, das war gar nicht im Programm vorgesehen, aber nach dieser großartigen Begrüßung durch die Bevölkerung der DDR auf dem Flughafen ging es gar nicht anders. Der Bundeskanzler musste zur Bevölkerung sprechen und dann ergab sich die Situation, dass die Regierung Modrow, Hans Modrow war als Ministerpräsident nach dem Rücktritt von Honecker Ministerpräsident geworden, sich verdrückte und an dieser Veranstaltung mit den zigtausend Bürgern der DDR gar nicht mehr teilnahm. In dieser Nacht waren wir überzeugt, dass es jetzt keinen Sinn mehr macht, mit der Regierung Modrow noch irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, sondern möglichst schnell die freien Wahlen herbeizuführen, die dann ja auch am 18. März stattfanden. Der Emsländer in der Regierung am heutigen Tag der deutschen Einheit, der frühere Kanzleramtsminister Rudolf Seiters. Für die WDR 5 erlebten Geschichten, aufgezeichnet von Ingo Zander. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.